Kapitel 41. Franz geht zum Bus. Der Bus bringt Franz nach Nördlingen zum Bahnhof. Dort nimmt er den Zug nach München. Um 4 Uhr kommt Franz in München an. In München scheint die Sonne. Er bringt den Koffer zu seinem Cousin. Dann geht er durch München. Er sieht die Frauenkirche. Er geht über den Marienplatz und durch den Englischen Garten. Kapitel 42. Am Abend isst Franz mit seinem Cousin eine Pizza. Dann sehen sie zusammen einen Film im Fernsehen. Franz findet seinen Cousin sympathisch. Aber er ist ein bisschen zu intellektuell. Der Cousin studiert Germanistik und Philosophie. Kapitel 43. Am nächsten Tag regnet es. Franz geht in die alte Pinakothek, ein Kunstmuseum. Das findet er langweilig. Dann geht er in das Deutsche Museum, ein Technikmuseum. Das findet er interessant. Dann geht er in ein Kino und sieht einen Film. Am Abend isst er allein und sieht allein fern. Der Cousin ist bei seiner Freundin. Kapitel 44. Am nächsten Tag regnet es immer noch. Franz denkt: Was soll ich machen? Ich kenne schon alles in München. Er geht allein durch den Englischen Garten. Er setzt sich auf eine Bank. Franz denkt: Ich sitze allein im Park auf einer Bank und es regnet. Das ist total deprimierend. Kapitel 45. Ein Mann kommt mit einem Hund. Der Mann sagt: Scheiß Wetter. Franz nickt. Ja, scheiß Wetter. Franz denkt: Der Hund sagt nichts. Dem Hund ist das Wetter egal.